Good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wunderbaren Freunde. We are once again back doing another devotional. Wir sind wieder zurück und machen eine weitere Andachtsreihe. So we've been thinking what we should do. Wir überlegten, was wir machen sollen. Shall we go for a subject or shall we continue in John 14? Sollen wir ein Thema auswählen oder mit Johannes 14 weitermachen? And we've chosen we will go through John 14. Wir entschieden uns, Johannes 14 anzuschauen. A chapter that I've loved since my teenage years. Ein Kapitel, das ich seit meiner Teenagerzeit liebe. First one, let not your heart be troubled. Oh, I'm sorry guys, I need to go to the Passion Translation. Es tut mir leid, Leute, ich muss die Passion-Übersetzung nehmen. Don't worry or surrender your fear to your fear. Vers 1, mach dir keine Sorgen und gib dich nicht deiner Angst hin. For you've believed in God, now trust and believe also in me. Denn du hast an Gott geglaubt, nun vertraue und glaube auch an mich. Remember, these are words that Jesus spoke to his disciples shortly before he left. Denk daran, diese Worte sprach Jesus zu seinen Jüngern kurz bevor er sie verließ. Remember the context. Erinnere dich an den Zusammenhang. Just in the same context he told them that he's going to go away and they can't come. Im gleichen Kontext sagte er ihnen, dass er weggehen würde und sie nicht mit ihm mitkommen können. He also told them that he would be betrayed. Er sagte ihnen auch, dass er verraten werden würde. So now he's telling them, in this middle of this difficult time, guys, don't worry and do not surrender to fear. Nun sagte er ihnen, dass sie mitten in diesen schwierigen Zeiten sich keine Sorgen machen und sich nicht der Angst hingeben sollen. I used to be a man that worried about everything. Ich war früher ein Mann, der sich über alles Sorgen machte. One night I was laying in my bed and I was reading the Bible. Eines Nachts lag ich im Bett und las die Bibel. And the Lord said to me. Und der Herr sagte zu mir. Do you know that worry is sin? Weißt du, dass sich zu sorgen Sünde ist? And you sin a lot. Und du sündigst viel. This was such a shock to me because I knew it was God speaking. Das war so ein Schock für mich, weil ich wusste, dass Gott es war, der sprach. So I wanted to find out if I really did hear God correctly. So wollte ich nun herausfinden, ob ich Gott wirklich richtig gehört habe. To be honest, I was hoping that it would be just my own mind. Um ehrlich zu sein, hoffte ich, dass es nur mein eigener Verstand wäre. And then the Lord said to me. Dann sagte der Herr zu mir. Look at Philippians chapter 4 verse 6 in the original Greek. Schau Philipper 4 Vers 6 an im Originalgriechischen. And I did and I had to repent. Ich tat es und musste Buße tun. Because in Philippians 4 verse 6 it says, do not be anxious for anything. In Philipper 4, Vers 6 heißt es, sorget euch um nichts. And as I looked at it in the Greek, here's what I found. Als ich es im Griechischen nachschlug, entdeckte ich Folgendes. It literally says that you're not supposed to worry for absolutely nothing. Wortwörtlich heißt es, dass man sich um absolut nichts Sorgen machen muss. But what shocked me was the grammar it was written in. Was mich schockierte, war die Grammatik, in der es geschrieben ist. It was in the imperative, which means it's a commandment. Es ist im Imperativ geschrieben, was bedeutet, dass es ein Befehl ist. In the Greek, imperative means that somebody gives an order and you have to obey. Im Griechischen bedeutet Imperativ, dass jemand einen Befehl gibt und du gehorchen musst. So God said, see, I give you a clear order and you don't do it, so you sin. Gott sagt also, siehst du, ich gebe dir einen klaren Befehl, du machst es nicht. And I realized that basically every day I sinned. Ich realisierte, dass ich im Grunde genommen jeden Tag sündige. Isn't it funny that we call some sins so terrible, but every Christian is allowed to worry? Ist das nicht komisch, dass wir manche Sünden als so schlimm bezeichnen, aber jeder Christ sich Sorgen machen darf? Worry is a sign of unbelief. Sorgen sind ein Zeichen von Unglauben. Look what Jesus said here. Schau, was Jesus hier sagte. He said, don't worry, and then he immediately said, you believed in God, now trust and believe in me also. Mach dir keine Sorgen und sagte dann gleich, denn du hast an Gott geglaubt, nun vertraue und glaube auch an mich. If you truly trust God and believe in him, it's impossible for you to worry. Wenn du wirklich an Gott glaubst und ihm vertraust, dann ist es unmöglich, dass du dir Sorgen machst. And it's an impossibility to worry and also walk by faith. Und es ist ein Ding der Unmöglichkeit, sich zu sorgen und gleichzeitig im Glauben zu wandeln. I did a whole teaching on that once I had this encounter with God that night. Ich habe eine komplette Lehreinheit darüber gemacht, nachdem ich diese nächtliche Begegnung mit Gott hatte. And thousands of people have been transformed through that message. Und tausende von Menschen wurden durch diese Botschaft verändert. We even have it in German available. Wir haben es sogar auf Deutsch verfügbar. You can find it at the website of the church on the way in Berlin. Du kannst sie auf der Webseite der Gemeinde auf dem Weg in Berlin finden. Yeah. So look what the Lord is saying here. Schau, was der Herr hier sagt. First of all, he's telling them, do not worry, but he's also telling them, don't surrender to your fear. Als erstes sagt er, dass sie sich keine Sorgen machen und sie sich nicht der Angst hingeben sollen. You see, fear always has to do with the heart. Angst hat immer mit dem Herzen zu tun. So basically, Jesus is telling them what he says in other versions, don't let your heart be troubled. Im Grunde genommen sagt Jesus ihnen, wie es in anderen Übersetzungen heißt, lasst euer Herz nicht in Sorge geraten. That seems a very strong statement from Jesus. Das scheint eine sehr starke Aussage von Jesus zu sein. Like, Jesus, you're just telling me the worst news ever and now you're telling me that I shouldn't worry about my future? So wie, Jesus, du erzählst mir gerade die schlimmste Nachricht aller Zeiten und jetzt sagst du mir, dass ich mir keine Sorgen um meine Zukunft machen soll? It's easy for you to say, because you are leaving, you're going to a good place, heaven. Für dich ist es leicht, das zu sagen, du gehst an den guten Ort, du gehst in den Himmel. But we are staying here without you. Aber wir bleiben hier zurück, ohne dich. You know, and he did not say them, don't allow to feel fear. Er sagte ihnen nicht, lasse nicht zu, dass du Angst hast. Never said that. Das sagte er nie. He simply said that they should not surrender to fear. Er sagte ihnen einfach, dass sie sich nicht der Angst hingeben sollen. The truth is, fear knocks at all of our doors. Die Wahrheit ist, dass die Angst an alle unsere Türen klopft. All of us are always faced with the emotion of fear. Wir alle sind immer wieder mit der emotionalen Angst konfrontiert. Here is the question. Hier ist die Frage. When fear knocks at the door of your heart, do you surrender to it or do you not? Wenn die Angst an deine Herzenstüre klopft, gibst du dich ihr hin oder nicht? Some things you literally just have to do afraid. Manche Dinge musst du einfach in Angst tun. So you will feel fear, but you act by faith. Du fühlst Angst, wirst aber im Glauben handeln. That's how I learned to move in the prophetic. So lernte ich, im Prophetischen zu wandeln. I always felt scared when I began to prophesy. Ich hatte immer Angst, wenn ich anfing zu prophezeien. So I began to act by faith. Also fing ich an, im Glauben zu handeln. So, you know, he's very clear. It's one thing to believe in God, but it's another thing to also trust and believe in me. Er macht es sehr deutlich, dass es eine Sache ist, an Gott zu glauben, aber eine andere Sache, an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen. Why does he make this special statement that they already believed in God, but now they have also trust him? Warum macht er diese besondere Aussage, dass sie bereits an Gott geglaubt haben, sie jetzt aber auch ihm vertrauen müssen? I believe he said it because he was the one who just let them down in their perspective. Ich glaube, er erwähnte es, weil er derjenige war, der sie aus ihrer Sicht aus einfach zurückließ. So that's why he said, guys, you have to trust me in this difficult time. Deshalb sagte er, Leute, ihr müsst mir in dieser speziellen Situation vertrauen. You see, God didn't do anything. Gott tat nichts. Jesus did. Jesus tat es. He said, I'm leaving you. Er sagte, ich verlasse euch. In the most difficult times, we have to learn to trust Jesus. In den schwierigsten Zeiten müssen wir lernen, Jesus zu vertrauen. Never surrender to your fear and just choose not to worry. Gib dich niemals deiner Angst hin und entscheide dich einfach dafür, dir keine Sorgen zu machen. I will see you tomorrow. Bis morgen.